Hallo und herzlich willkommen zum 10. News-Podcast im Jahr 2015. Heute geht es um die News aus dem September 2015. Und ihr kennt das Ganze, kein Wunder, das mache ich heute nicht alleine, denn mit dabei ist heute auch an meiner Seite unser Stargast. Hallo Kevin. Schönen guten Abend, liebe Hörer und Hörerinnen. Und wenn ihr schon bei anderen News-Podcasts gehört habt, dann dürft ihr euch bekannt sein, wer auch regelmäßig mit an Bord ist. Das ist quicklebendig wie immer, unser Olli. Hallo Olli. Wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Und ein wenig Frauenquote kann auch nicht schaden, deswegen haben wir uns heute eingeladen. Bianca, hallo Bianca. Freut mich, dass du wieder mit dabei bist. Hallo ihr Lieben. Und zu guter Letzt heute in der Fünferrunde begrüße ich Clemens. Hallo Clemens. Seid gegrüßt. Wunderbar, heute ein großes Aufgebot hier für die anstehenden News. Beginnen möchte ich damit ein wenig was von der Konichi 2015 zu erzählen. Die war ja vor einigen Wochen vom 18. bis 20. September in Kassel und hat ja wieder einiges zu bieten. Vor allem auch Detektiv Conan technisch, das dürfte hier vor allem interessiert haben oder interessant sein. Die Konichi hat, soweit ich weiß, wieder einen neuen Besucherrekord erlangt. Also zigtausende Leute waren vor Ort, Ema war vor Ort, Kase war vor Ort. Der 18. Detektiv Conan-Film, der Scharfschütze aus einer anderen Dimension, wurde nochmal gezeigt, nachdem er bereits schon auf der Animagic zu sehen war. Ich glaube, einmal war er dort, oder war er dort mehrfach zu sehen auf der Animagic? Auf der Animagic war er mehrfach zu sehen, da gab es ihn an jedem Tag. Ah, okay. Ja, auf der Konichi war er nur einmal zu sehen und auch zu einer recht blöden Uhrzeit, wie ich fand. War ich leider auch nicht dort, aber es gab den Film ja auch schon zu kaufen. Auf DVD und Blu-ray für 23 Euro vorab, 5 Tage vorher, zum unschlagbaren Messepreis. Also wer da zugeschlagen hat, kann sich freuen, konnte den Film schon vorher anschauen. Ja, ganz kurz, wer hat ihn schon gesehen von euch? Also ich. Ich? Ja, auf der Animagic. Ja. Die DVD habe ich mir auf der Konichi gesichert, aber noch nicht geschaut. Also, ich schon. Ja. Und wie war's, Kevin? Ja, gut. Das klären wir im Audiokommentar, ne? Ja, das war's. Das reicht hier erstmal, ja. Ja, ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Ema war vor Ort. Die beiden Bände, die jetzt in diesem Monat erschienen sind, wo wir auch noch drüber berichten werden später, wurden doch schon vorab verkauft. Soweit, so gut. Gab es denn dort auch Cosplayer aus dem Bereich Detektiv Conan? Ich habe einen Kaito Kid gesehen. Der taucht ja häufiger mal auf Conventions. Ansonsten wurde ich leider nicht fündig, aber... Wenn jetzt jemand zuhört und als Detektiv Conan oder Ranmori oder was auch immer auf der Konichi war oder sonst wo ist, einfach mal reinschreiben. Ja, mit Foto vielleicht? Mit Foto, sehr gerne, ja. Aber nur wenn ihr alle Rechte daran abtritt und auch so, egal. Einzelheiten klären wir einen anderen Mal. Unter der Creative Commons Lizenz ja. 3.0 oder 4.0. Nein, ja, noch eine allgemeine Ankündigung. Wir haben einen neuen Conancast veröffentlicht, einen neuen Themenpodcast, der 87. zu den Anime-Film-Comics. Mit toll. S, nicht wahr, Olli? Mit S, ja, leider ja. Mit S, nicht mit X. Ja, und auch ohne Bindestriche. zu den Anime-Film-Comics Detektiv auf hoher See 1 und 2, die sind ja beide bei EMA erschienen in letzter Zeit. Da berichten wir mal ein bisschen, ob die sich denn lohnen, wenn man den Film 17 schon kennt. Was sonst noch dafür Gimmicks gibt und ja, ob der lesenswert ist oder ob man nicht doch besser den Film schauen sollte. Ja, da gerne mal reinhören, wenn euch das interessiert. Ansonsten kriegt ihr hier heute die geballten Informationen. Zu anderen Themen natürlich. Zu Anime in Deutschland, Anime in Japan. Wie gewohnt. Ja, wir beginnen mit einer News zum Anime in Deutschland. Da ist ja jetzt der 18. Film, der Scharfschütze aus einer anderen Dimension, Ichigen no Sniper. Dimensional Sniper. Ja, wir haben es ja eben schon gesagt. Der Film ist erschienen und wir haben ihn schon gesehen. Wieder in 5.1-Ton, wenn ich mich recht erinnere, was ja vielen, vor allem damals, als es zum ersten Mal möglich war, auch sehr wichtig war. Also wer hier die volle Dröhnung haben will, nicht nur vor sich, sondern auch hinter, unter, über und in sich, der kommt hier voll auf seine Kosten. Möglicherweise. Natürlich, wie immer, auf DVD und Blu-ray. Und Anime On Demand. Genau, da gibt's den auch. Zum Leihen und zum Kaufen. Ja. 299 Laien, oder kaufen? Oder auf jeden Fall günstiger als auf DVD und Blu-ray. Yeah. Den Rest findet ihr mal schön selber raus hier, ja? Ja, also die DVD und Blu-ray kostet ja je nachdem, wo man sie kauft, würde ich sagen, zwischen 22 und 25 Euro. Kann man, glaube ich, damit spekulieren. Also typischer Filmpreis, DVD und Blu-ray, dann mit einem besseren Bild. Ja, bei liegt wieder ein Booklet, 24 Seiten, wie gewohnt. Exakt. Und ja, wer nicht schauen möchte, sondern die den Film lesen möchte, der hat auch die Chance, bei den Anime-Film-Comics zuzugreifen, die auch bald erscheinen, beziehungsweise einer, der erste Teil ist ja schon erschienen, da berichten wir ja auch später noch drüber. So viele Verweise hier heute auf andere Themen gibt's ja gar nicht. Ja, der Film erschien, wie gewohnt, bei Kase. Juhu. Ja, und wir machen natürlich auch einen Audiokommentar dazu, steht außer Frage. Ihr könnt euch den Film ab jetzt gerne bestellen, gerne auch über den Wikishop. Ja, dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar bleiben wir beim Anime in Deutschland. Passiert ja selten, dass wir dort bleiben und noch weiterhin über eine DVD-Veröffentlichung oder Blu-ray-Veröffentlichung berichten. Das geschieht ja nur einmal im Jahr. An Weihnachten. Ja, an Weihnachten. Unser Weihnachten sozusagen. Ja. Na, früher wurden die ersten 10 wurden ja häufiger veröffentlicht oder in kürzeren Zeitabständen. Ja, genau. Seitdem ist es ja seit Film 13 immer jährlich. Und diesmal haben wir 2016 noch einige weitere DVDs, nämlich die DVDs von Magic Kaito Kid, The Phantom Thief. Wow. Grandioser Titel. Ja. Ja, der erscheint auf 4 Volumes, nicht wahr, Kevin? Richtig, 4 Volumes, 3 Episoden für alle, die Tokyo Ghoul kennen. Dort ist es ganz genau so. 4 Volumes, 3 Episoden, DVD, Blu-ray, egal. Auch bei Anime On Demand, beim Kaito Kid, oder Magic Kaito, Kid the Phantom Thief, ist aber ein Anime On Demand Release bisher nicht in Aussicht, beziehungsweise noch nicht offiziell angekündigt. Für 24 bis 30 Euro gibt's die Discs zu erwerben. 29 bei der ersten Volume, dort gibt's nämlich noch einen Sammelschuber mit dabei. Ebenfalls, genau wie bei Tokyo Ghoul. Also wer das hat, weiß genau, was ihn erwartet. Sowohl von der Länge der Episoden, als auch vom kosmetischen Aufbau der Boxen, irgendwie so, ne? was gibt's noch zu sagen? Wer das nicht kennt, der klickt mal rein, worum es geht, was da los ist. Aber ich denke, ihr wisst alle, Kaito Kid war mal, also Kaito Kid Senior war ein Dieb, der verschwand. Und ja, dann kam er auf einmal wieder. Man fragt sich, hey, wie kann das sein? Der Sohn will das genauer wissen, findet dann raus, hey, das ist ja nur der alte Helfer von meinem Opa, Vater. Und dann, Opa. Und ja, dann geht's halt los. Er findet die Klamotten und will jetzt seinen Vater rächen, weil der ja irgendwie umgebracht wurde und so weiter und so fort. Ihr lest am besten rein, denn ich kann das nur ganz schlecht erklären, weil ja mein Hauptgebiet Detektiv Conan ist. Was gibt's noch zu sagen? FSK wahrscheinlich ab 12? Ja. Ansonsten 2.0 Ton, Japanisch und Deutsch und Untertitel Deutsch. Deutscher Film und deutsche Untertitel? Yes. Wer guckt denn ab sowas? Ab 29. Januar geht's los, danach ein Monatsrhythmus, ab dem 25. März. Genau, also kann man damit rechnen, dass der Release erst im Mai, Ende Mai abgeschlossen sein wird, was mich ja sehr gewundert hatte, wo Kase das noch mit Winter 2015-16 angekündigt hatte, jetzt erst Ende Januar zu starten, da ist ja für mich fast kein Winter mehr und Volume 2 dann Ende März, da ist definitiv kein Winter mehr, auch kalendarisch nicht. Auch meteorologisch nicht? Nee, da auch nicht okay. mehr, obwohl ich bin da kein Experte, aber Ende März, da wachsen doch schon die Blumen und... Also gut, alle sollten uns Meteorologen zuhören, bitte gerne mal einen sachdienlichen Kommentar schreiben, der würde uns helfen. Genau, was... Synchronisation? TV-Synchron? Ja, genau, TV-Synchron. Alles wie immer, alles schön. Was mich ja noch ein bisschen wundert, der Preis für DVD und Blu-ray scheint ja gleich zu sein. Ja, also, hab ich auch gewundert. Normalerweise ist ja die Blu-ray immer 1-2 Eurönchen teurer, oder nicht? Eurönchen, ja, oder Centchen. Bei anderen Anime-Serien kenne ich es, ist es mittlerweile auch gleich. Ach so. Also da ist egal, ob DVD oder Blu-ray, es kostet beides das gleiche. Okay. Ja, das liegt, glaube ich, auch immer am Publisher ein bisschen. Ja, aber wenn man nach dem Publisher gehen würde, dann gerade dann sind die ja Weltgrenzen immer teurer. Meines Erachtens nach. Nicht unbedingt, nee, also... Nein? Was man noch sagen kann, was vielleicht ganz wichtig ist, bei Kaito Kid geht es ja um die erste Serie, die damals in Japan lief. Es gibt ja noch eine zweite, die hat 24 Folgen, bei der es bisher nicht geplant, die nach Deutschland zu holen. Oder wissen wir jedenfalls nichts davon, kann ja geplant sein. Naja, also schön einkaufen, ne, wenn ihr die auch sehen wollt. Ja. Also die erste Serie, die 2010 gestartet ist in Japan und bis 2012 oder 13 lief, ich glaube 12. Und die dann nach 12, ja. Die dann nach den 12 Folgen eingestellt wurde. Ja, genau. Das war immer so als Special lief in Japan, als Detektiv Conan pausierte, genau. Ja, die 12 Folgen kommen nach Deutschland auf 4 Volumes, also 3 Folgen pro Volume. Und der Sammelschuber sieht 1A aus, muss ich mal sagen. Ja. Schaut ihn euch mal an, ich finde den so gut. Es haben mal welche den japanischen gepostet und ich wusste schon, wenn die wissen, was wir bekommen, jetzt wisst ihr es. Ja. Falls nicht, reinklicken bei conanews.org. Gut, dann machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland. Da haben wir auch einige Meldungen für euch. Und zwar sind 2 neue Bände in Deutschland erschienen. Das erste Mal, dass 2 Bände gleichzeitig erscheinen. Wenn man mal von den Kaito Kid Treasured Editions absieht. Stimmt. Damals erschien ja ein Detective Conan Band mit, ne? Kaito Kid. Das weiß ich leider nicht, welche Nummer das war. Das war kurz vor meinem Geburtstag, glaube ich, irgendwie. Okay. Diesmal ist es so, dass 2 Detective Conan Bände gleichzeitig erscheinen. Und zwar am 1. Oktober erschien Band 85 und der Scharfschütze aus einer anderen Dimension, Ichigeno Sniper, Dimensional Sniper, Teil 1 als Anime-Film-Comics. Ohne Bindestriche. in Deutschland. Ja, ich würde mal sagen, da sind wir doch sehr gut beliefert worden. Also das 2 Kassenschlager, würde ich mal sagen. Ja, definitiv. Ja, ich. Vor allem in beiden Werken spielt ja so ein FBI-Agent eine durchaus tragende Rolle, möchte ich mal behaupten. Fangirl gekauft. Scharlach. Scharlachrot, ja, ist der FBI-Agent. Also, ich rede jetzt nicht von der Farbe seines Blutes, sondern von, ja, wovon eigentlich? Augen? Ah, ja, nein, auch nicht. Feuerrote Augen, vielleicht Haarfarbe unter seiner Mütze, keine Ahnung. FBI-Agent Feuerrot und Blattgrün. Ja, genau, die neuen Pokémon-Editionen, ja. Vor allem auch zeitlich sehr gut abgestimmt, denn damals in Japan erschien ja auch zu den Kapiteln rund um Band 85 der Kinofilm 18 in den Kinos. Das war damals sehr gut abgestimmt, dass damals dass damals die Scharlachrote Rückkehr kam in den Kapiteln in der Shonen Sunday und dann gleichzeitig im Kino man sich angucken konnte, wie Akai auch zurückkehrt. Jetzt hat man die Chance, in Band 85 zu lesen und dann den Film zu schauen oder auch sogar noch zusätzlich bei uns im Anime Film Comics. Filmcomic, kann doch die ganze Zeit diesen Fehler hier durchtragen, zu lesen. Ja, bin ich ja schon mal sehr gespannt, wie der zweite Comic wird, nachdem wir ja den letzten ausführlich besprochen hatten. Genau, der erscheint ja am 5. November, dann könnt ihr euch den zulegen, den zweiten Teil dazu, dann habt ihr auch den kompletten Film in Buch und Vollfarbe vor euch liegen, wenn ihr Interesse daran habt. Wir machen natürlich auch wieder einen Podcast dazu, genauso wie zu Band 85. Also vom ersten Fall dürfte es, denke ich mal, bei jedem feststehen, das würde ich mich sehr wundern, aber da sprechen wir dann in einem gesonderten Themenpodcast drüber. Ihr dürft euch freuen, der erscheint dann in einigen Wochen hier auf conanews.org. Oder wenn ihr den Podcast auf iTunes hört, dann, ich wusste, dass du das sagen würde. Dann hört ihr den natürlich auch hier und kriegt den gratis auf euer iGerät geladen. Genau. Zum Beispiel auf euer neues iPhone 6s. Und nicht auf das Oni-Handy. Nein. Genau. Ja, dann machen wir weiter mit einer Meldung zum Shinkan. Da hat, glaube ich, nur Kevin genauere Informationen zu, nicht wahr? Oh, das ist schon möglich, denn am 1. Oktober erschien auch der neue Shinkan von Egmont Manga. Und in diesem Shinkan wird tatsächlich conanews.org erwähnt. Das ist natürlich, da haben wir uns gut eingekauft. Nein, Spaß. Jedenfalls ging es um die gute Besserungsaktion mit Gosho Aoyama. Wir erinnern uns, Mitte März haben wir berichtet, dass dieser nach einer Operation bis zum Sommer im Krankenhaus liegen sollte. Die offizielle Nachricht, die in der Shonen Sunday abgedruckt war, haben wir von niemand Geringerem als Übersetzer Josef Schale übersetzen lassen. Also. Nochmal vielen Dank an ihn, der das exklusiv für uns gemacht hat. Danach war es so, dass wir im kommenden April dann auch schon die Aktion Gute Besserung Aoyama-Sensei gestartet haben. Mit Egmont Manga haben wir Postkarten nach Japan direkt zu ihm ins Krankenhaus geschickt. Über 100 haben auch tatsächlich den Weg von den Verlagshallen dorthin gefunden. Über den Conan-Flughafen. Genau. Und wie man beschrieben, haben wir von den Conan-Verrückten da die Aktion Detective Boys mäßig durchgezogen. Ja, vielen Dank an den Schreiber bei Eber. So ein großes Lob habe ich lange nicht mehr erwartet. Jedenfalls Wie es dann so zur Sache, die Karten sind angekommen und wir sollen euch sagen, dass sie ihn total überrascht haben und er sich noch totaler gefreut hat. Yeah, das ist ja Aktion super. Geglückt. Ja, also Conan News wurde erwähnt, aber leider unsere ganzen anderen Bereiche. Ja, aber das sieht man ja. Wir verzweigen, wir verweisen ja immer auf alles Mögliche. Ja. Genau, ich verweise ja immer gerne am Ende des Podcasts. Bis zum Ende dranbleiben. Ja, Philipp, sind wir schon am Ende? Nein, nicht, wir sind nicht am Ende. Apropos Shinkan, da gibt's ja auch noch eine Leseprobe zu dem Scharfschützen aus einer anderen Dimension. In Schwarz-Weiß? Ja, in Schwarz-Weiß. Wow. Sieht auch nicht so ganz prall aus. Also, stell euch das in Farbe vor, malt es an oder was auch immer. Was ich halt noch sagen wollte, ich finde ja schön, dass eine Rückmeldung kam, erstens. Und zweitens, wenn man sowas liest, dann wurde mir bestimmt warm ums Herz, dass so viele deutschsprachige Fans an ihn gedacht haben. Wir ich hoffe mal. Von Cornelius.org und Edmund Langer, die ja diese Aktion heldenreich durchgezogen haben. Ja gut, dann noch kurz ein Hinweis zu dem Conan-Krimi-Sommer, der jetzt offiziell abgeschlossen ist mit dem letzten Rätsel. Da ging es... ja. da ging... Ich war jetzt so schockiert hier. Ja, so. Hast du jetzt wirklich gerade so ein Schwert rausgeholt? Ja klar. Ja klar. Das Mikrofon halte ich gerade mit den Händen, weil der Ständer ist jetzt kaputt. Das Kendo-Schwert, ja. Darum ging es auch beim letzten Krimi-Sommer. Heiji und der Kendo-Wettkampf. Hättet ihr mitmachen können, ist jetzt leider schon vorbei. No. Am 20. September ging's vorbei. Ging's rum. Um die Auflösung. Etwas geht rum, würde ich im Film schon sagen. Geht rum, ja, würde ich auch so sagen. Ah, rum? Rum. Ja, rum. Dann heben wir darauf ein, nicht wahr? Holy ho und eine Fuddelfeuer. Oh Mann, ey. Man kann ja nichts sagen, ohne dass irgendwelche Wortwitze gemacht werden. Du bist werden. Schon zu lange mit uns unterwegs. Gut, also Conan Krimi-Sommer ist vorbei. Und vorbei ist jetzt auch die Zeit von Conan Edogawa. Nee, von Kevin. Denn wir sind vorbei mit dem Anime und Manga in Deutschland und haben diesmal nichts in der spoilerfreien Zone. Was? Also wenn ihr irgendwelche News habt aus der spoilerfreien Zone, die wir da bringen können. Schreibt sie in die Kommentare. Oder per Mail an mich oder bei uns bei Facebook. Oder so. Oder Facebook.com /ConanNews. Instagram, überall könnt ihr uns erreichen. Die Verweise kommen später nochmal genauer. Ich verabschiede mich. Das war ich. Ja. Also gut, Kevin, viel Spaß beim Sushi-Essen. Gomen, das war was anderes. Gomen ist Entschuldigung. Itadakimasu. Gut, dann ohne spoilerfreier Zone und ohne Kevin kommen wir jetzt hier an beim Anime in Japan und haben wieder 4 Episoden, die wir euch vorstellen möchten. Zunächst 2 Filler-Episoden, ehe dann 2 Manga-basierte Folgen. und wir beginnen mit der ersten Filler-Episode 790 rund um Baker Pong. Großes Bluten, großer Blutaufschlag, wie auch immer. Und die wird uns heute Clemens vorstellen. Bitteschön. Genau, alle deutschsprachigen Titel sind natürlich nur übersetzte Titel, daher entschuldigt, falls irgendwas dann seltsam klingt. Genau, die offiziellen Titel kommen dann, wenn RTL 2 sich dazu entschließt, die weiter zu synchronisieren, ja. Also nie. So ist es, spielt fleißig Lotto und den Gewinn, den schicken wir dann direkt an die zuständige TV-Anstalt. Oder an Kasee. Ja. Ja, genau, oder an Kasee. Darüber können wir dann noch streiten. Ja, also diese Episode mit dem Titel beginnt so, wieder einmal in der Detektei Mori. Da sind nämlich 2 Klienten vor Ort, die bei einem Supermarkt mit dem Titel, mit dem Namen Bekado Supermarkt oder Supermarkt, je nachdem, beschäftigt sind. Denn einer von ihnen hat Morddrohungen erhalten per Telefon und hat das dem anderen Kollegen dann erzählt und dieser hat ihm Herrn Mori dann ins Privatdetektiv empfohlen. Ja, aber Herr Mori kommt zum Schluss, ach, das war doch nur ein blöder Scherz, keine Sorge, es ist alles in Ordnung, ich habe mich umgehört in Ihrer Umgebung, Sie sind eigentlich ein ganz netter Typ, da hat sich wohl jemand einfach nur einen Scherz erlaubt, weil Sie doch so ein netter Mensch sind. Ja, und der Klient ist natürlich erstmal überfordert, aber Morddrohung. Ja, aber so vergehen dann ein paar Tage und es geht dann weiter die nächste Szenerie ist dann in diesem Supermarkt, wo dann dieser besagte Klient Maurice, der ja auch in dem Supermarkt ein Maskottchen spielt, in dieses Kostüm des Maskottchens am Sonntag schlüpft, um die Kunden dort vorne anzuwerben. Dieses heißt nämlich BK-Pong. Ja, ist so ein knuddeliger Bär oder wie auch immer. Ihr könnt ihn euch ja selbst mal ansehen. Und der soll wahrscheinlich dann eher die Kinder dann anziehen und verteilt da Luftballons. So, und er soll halt in diese Rolle schlüpfen, in dieses Kostüm. Aber er hat plötzlich Magenbeschwerden, Probleme, muss Schmerzmittel bekommen, legt sich hin und daher springt der nächstjüngere Kollege ein, der natürlich erstmal sichtlich unzufrieden damit ist, allerdings, weil es sein Job ist, im Auftrag des Managers dieses Kostüm dann anzieht, aus der Umkleide herauskommt, aber dann plötzlich kommt dann irgendwie ein maskierter Herr im Sportoutfit, einem gelben Pullover oder so, auf diesen vertretenden BK-Pong, auf das Maskottchen rennt er zu, mit einem Messer in der Hand, sticht dem Maskottchen in den Bauch, glaube ich, und schreit: Stirb, Kansaki oder so. Ich Ja. glaube, so hieß der. Kansaki. Ja, und das hört dann auch eine Putzfrau, die zufällig in der Nähe ist, mit und schreit sofort, wie es sich gehört. Der Täter rennt weg und das Maskottchen bzw. dieser Mitarbeiter, der den Klienten Maurice vertreten hat, ja, sackt zusammen und wird dann ins Krankenhaus gebracht. Und alle Mitarbeiter werden natürlich informiert, die Polizei auch. Und es handelt sich hier um den Tatbestand des versuchten Mordes, denn die Person ist noch nicht gestorben. Und dann kommt auch sofort natürlich Marie, wird auch benachrichtigt, Conan natürlich auch gleich mit dabei. Und der versuchte Mordfall nimmt seinen Lauf. Wer macht denn so etwas? Denn um das mal nochmal kurz anzumerken, ist ganz wichtig, der Name Kansakiwa ist der Name des Klienten Maurice. Das heißt, der Täter hat also den Namen, dachte, dass dieser Klient wie gewohnt das Maskottchen ist, doch diesmal war es eben ein anderer. Tja, da er diese Magenbeschwerden hatten. So, und jetzt die Frage, hat es denn tatsächlich auf diesen Klienten abgesehen oder steckt mehr dahinter? Tja, für mich war es eigentlich so ziemlich klar, schon nach den ersten 7 Minuten, wer der Täter ist. Und mir war auch klar, dass es, ja, worum es ungefähr ging. Und dann aber mittendrin, durch weitere Szenen, kommt plötzlich eine Wende. Und daher wurde ich doch ein wenig überrascht, denn plötzlich die Person, die ich für den Täter hielt, sagt dann plötzlich genau das, was Conan zuerst selbst dachte und ich auch. Die Vermutung stellte sie so vor und dann kommt das dann noch in ein etwas anderes Licht, das Ganze. Und aber dann ist dann auch wieder der andere Täter klar, denn so viele gibt es ja nicht zur Auswahl an Verdächtige. Und diese andere Person macht sich dann noch verdächtiger und dann ist es auch ziemlich klar. Also es kam zwar eine Wende, das war eine kleine Überraschung. Aber danach war es dann schon wieder klar. Also, ja, konnte man dann auch wieder schnell drauf kommen. Und ja, insgesamt geht es ja darum, dass die Angestellten dann, es handelt sich dann alles im Supermarkt, geht's vor sich. Ja, und ich fand's ganz in Ordnung. Ja, also ich würde auf jeden Fall, kann ich ja schon mal, muss ich ja nicht lange hinauszögern, ich würde dem Fall der Episode 2 von 5 geben, was auch immer, ich weiß es gerade nicht. 2 von 5, ach ja, es gab, Entschuldigung, es gab noch ein paar so eine skurrile Szene, wo der Täter dann am Ende überführt wird und sich dann, ja, entkleiden muss und irgendwann man dann auch auf seine Unterhose kommt. Das habe ich auch irgendwie noch nicht so bei Detektiv Conan gesehen. Und das ist auch ganz interessant, lustig zumindest, auch für die Beteiligten. Natürlich nicht fürs Opfer. Ja, und ja, also 2 von 5, ne, sage ich mal, Sturmhauben-Unterhosen. Okay, wie sieht's Ja, bei dir sehr aus, Olli? schön. Schön vorgetragen, muss ich sagen. Also, ich muss sagen, ich fand den Fall, doch recht interessant und muss auch dazu sagen, dass ich diesmal auch den Fall, ja, im Prinzip, ich konnte wirklich gut mitfolgen, mir meine Gedanken selbst auch wie Conan machen und lag dann am Ende auch richtig, was den Täter und alles betrifft. Also ich habe den Fall... Also ging es dir so ein bisschen ähnlich wie mir, oder? Aber wobei ich dann an dem Punkt, wo die Wende kam, oder ich glaube davor, ich weiß nicht, wann diese eine Szene kam, wo halt gesagt wurde, dass der eine Mensch ziemlich am Schwitzen ist. Das war für mich schon so ein Indiz in die richtige Richtung. Und ja, deswegen war... Ja, genau. Conan beobachtet ja gerne so diese Situation, die eigentlich die anderen Ermittler gar nicht mitbekommen, aber Conan rennt hier überall herum. Das war sozusagen auch, war ein Fall, den ich selber lösen konnte. Und ja, hat mir von dem Punkt her schon mal sehr gut gefallen. Und ja, auch sonst war die Idee, eigentlich gut durchdacht, halt diese Verwechslung und eventuell, ja, mögliche falsche Fährten und richtige Fährten, wie es sich so zugetragen hat. Also es eigentlich alles war möglich und dann ja wurde irgendwie was Unmögliches wurde bestimmt und dann war das aber doch nicht so. Also war schon sehr interessant, dem Ganzen zu folgen, auch wenn es jetzt nicht so viele Verdächtige gab und das Ganze sich halt nur an einem Schauplatz abgespielt hat. Aber so ist es ja meist immer und ja, ich würde die Episode durchaus weiterempfehlen. Ist jetzt halt nicht die Kracherfüller-Episode, aber ist auf jeden Fall eine gute Episode, finde ich. Und ich vergebe 3 von 5 Waschbären. Ja, da würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit der nächsten Folge, 791. Kommissar Takagi entkommt mit Handschellen. Eine sehr amüsante Episode, die uns jetzt Olli vorstellen will. Ja, schön. Wie der Titel schon sagt, geht es um Takagi und ja, ich hatte meine ersten Gedanken, als ich diesen Titel gelesen habe, die waren irgendwie bei dem, ja, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie waren die bei dem Manga-Fall, wo Takagi entführt wurde. Ja, wo er auf diesen Holzbalken gespannt wurde. Ja. Genau, wo er auf diesem Holzbalken lag, aber da war er ja, glaube ich, gar nicht in Handschellen, aber... Ja, hier geht's jetzt allerdings um was anderes, aber auch um Takagi. Es beginnt allerdings, ja, ziemlich skurril, und zwar sitzen Ran, Kokoro und Conan in einem Restaurant, das heißt Dandy's. Und wenn ich mal kurz einhaken darf, dieses Dennis Restaurant. Das war doch in Band 74, oder? Genau, darauf wollte ich anspielen, ja. Ich habe mich schon gewundert, irgendwo kenne ich den Namen. Kam mir auch so bekannt vor. Genau, und in diesem Restaurant befinden sie sich und dort ist auch ein junger Mann mit seiner Begleitung, mit seiner weiblichen Begleitung. Ist ja heutzutage alles Mögliche, man muss ja alles genau erklären. Und der junge Mann gerät in den Streit mit einem Kellner, der dort bedient, weil der wohl irgendwie seine Freundin irgendwie belästigt oder so und deshalb haut er ihm eine runter und ja, dann fällt der Kellner zu Boden und ja, alles ist ein bisschen merkwürdig und dann setzt halt das Opening ein und dann die nächste Szene ist dann halt irgendwie, ich glaube, 3 Tage später oder so. Auf jeden Fall befinden wir uns dann vor dem Polizeipräsidium, wo eben derjenige, der den Kellner geschlagen hat, abgeführt wird und Takagi halt die Aufgabe, diesen Gefangenen zu eskortieren. Und ja, deshalb nimmt Takagi hinten auf der Rückbank des Polizeiwagens mit dem Täter Platz und ja, wird von einem anderen Kollegen gefahren. Und allerdings findet der Täter das natürlich nicht so toll, dass er abgeführt wird und wagt Fluchtversuche, indem er sich von innen gegen die Autotür wirft, wodurch der Wagen stark ins Schwanken gerät und sie befinden sich auf einer Bergstraße und ja, der Fahrer kann den Wagen halt nicht ruhig halten aufgrund der Geschehnisse und ja, setzt den Wagen gegen den Felsen und ja, dadurch ja, werden Takagi und der Fahrer werden halt außer Gefecht gesetzt. So wie es aussieht, sind sie mit dem Kopf halt gegen den Sitz geknallt. Der Täter hat sich davor schützen können und will jetzt den Schlüssel greifen für die Handschellen, um dann zu fliehen. Takagi schlägt ihm aber den Schlüssel aus der Hand und macht dann die Handschelle an seinem Handgelenk fest, dass halt der Täter nicht weglaufen kann. Und daraufhin steigt Takagi dann mit ihm aus, erkundigt sich, wie es dem Fahrer geht, und plötzlich schnappt sich der Täter die Waffe von dem Fahrer. Der hatte nämlich eine Waffe dabei und ja, bedroht, dann will dann halt immer noch fliehen, und dann gibt es ein kurzes Handgemenge, bei dem halt dann ja keiner zu Schaden kommt. Allerdings sind ja Takagi und der Täter mit Handschellen verbunden, und ich weiß nicht, wer zuerst fällt, aber einer von beiden fällt auf jeden Fall zuerst über das Geländer diesen Bergpass runter, und der andere wird natürlich hinterhergezogen, und ja, daraufhin landen beide da unten. Ich weiß gar nicht, ob sie in einem Fluss landen. Auf jeden Fall überleben die beide den Absturz. Genau, in einem Fluss. Und der Fluss, ja, treibt sitzen. Sie dann irgendwie irgendwo hin. Gut, alles klar. Und dann, ja, sitzen sie dann halt da und ja, müssen jetzt sozusagen wieder zurück. Und das Witzige in dem Fall ist, dass Takagi vor ein paar Tagen so einen Film gesehen hat, wo genau die Situation, in der er sich befindet, sich abgespielt hat. Und am Ende haben sich dann der Cop und der Täter miteinander angefreundet, und ja, er will das jetzt irgendwie auch erreichen. Ja, mal schauen, was sich daraus entwickelt. Dann, ja, beginnt natürlich das Polizeipräsidium die Suche nach Takagi, weil sie ja erfahren haben, dass er halt darunter gefallen ist. Und dann gibt es halt noch eine andere Szene, dass halt der Täter, der wurde verurteilt, weil er wohl ein Stalker von der einen Frau ist, die wir am Anfang gesehen haben. Und Kogoro, Ran und Conan stellen sich halt, wollen halt mit der Frau reden. Die macht aber die Tür nicht auf, weil sie halt Angst hat, weil sie ja gestalkt wird. Und die drei beobachten dann halt die Frau und bewachen vor ihrem Haus sozusagen, beobachten sie, ob der Stalker nicht wiederkommt, beschützen sie. Und ja, das sind sozusagen die zwei Handlungsstränge, die sich abspielen. Takagi ist mit dem Täter unterwegs, und dann haben wir da unsere gestalkte junge Frau, die von Kogoro und Ran und Conan beschützt wird, und ja, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt, ob die beiden Fälle was miteinander zu tun haben, ob Takagi es schafft, den Täter wieder zurück ins Gefängnis zu bringen, oder ob der Täter irgendwie doch noch fliehen kann, ob sie beiden voneinander getrennt werden, ob sie die Handschellen aufkriegen, all das würde ich sagen, schaut ihr euch in der Episode selber mal an. Ich finde, es ist auch keine schlechte Füller-Episode, sondern trägt gut zur Unterhaltung mit bei. Man hat halt ja eine typische Polizeisituation, sag ich mal, die passiert ja öfter mal, dass sich die Polizisten mit dem Täter sozusagen verbinden, um halt dem Täter die Flucht zu erschweren. Und ja, von daher habe ich mich gut unterhalten gefühlt in dieser Episode. Und ja, gebe 3 von 5 Handschellen. Ja, also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und mitunter auch an die Episode, wo es diese krasse Verfolgungsjagd neulich gab mit den Autos, ja, erinnert gefühlt. Also ich musste auch sofort bei bei dem Straßenverlauf und bei der Pistole sofort an Kusuda und den Raya Bergpass denken. Also der Unterhaltungsgrad war grandios, hat viel Spaß gemacht, dass die beiden da, was sie alles erlebt haben in Handschellen und wo man eigentlich denkt, das ist nicht mehr Detektiv Conan, aber es ist eigentlich trotzdem irgendwie grandios. Also ich finde, man merkt sofort, das hat nicht Aoyama geschrieben. Sonst wäre ich enttäuscht von Aoyama. Das war wohl eher einer aus der Filmproduktion. Obwohl sie ja einige, weiß ich gar nicht, wie das... Ich dachte ja am Anfang, als Takagi dieses machte mit dem, oh, das ist genau wie diese Situation, habe ich ja gedacht, dass er auf die Stelle anspielt, wo Sato mit dem im Museum zusammengekettet ist. Ah, ja. Aber ich glaube, er spielte doch eher auf den Film an, den er halt gesehen hat. Ja, was ich gut stimmt, fand ist, stimmt, ja. Man selbst, also was ich gut fand von den Anime-Produzenten, ist, dass sie eben Takagis Charaktereigenschaft, dass er eben so ein Kerl ist, der alle Informationen über so die Boulevard-Sachen, Medien und so weiter weiß und ein großer Fan von irgendwelchen Berühmtheiten ist und so. Und dann Megure während der Ermittlungen, wenn er irgendwas weiß, dann damit voll erzählt. Und Megure hat keine Ahnung, wovon Takagi da spricht. Also der ist da richtig drin in der Materie. Und das finde ich gut, dass das dann jetzt auch aufgegriffen wurde, dass er sich da an einen Film erinnert. Zum Beispiel, wir kennen ja auch den Fall im Manga auch, wo die Situation mit dem Wrestler-Mordfall war. Ja. Ja, und da war er auch ganz fasziniert und Mit begeistert. dem, der eine Maske auf hatte, ne? Ja. Der Wolf, Ja, ja. der Wolf. Ja. Ja, und dann vermischt er seine eigentlich seriöse Polizeiarbeit mit irgendwelchen Ja. ja, Filmen. So ein Schwachsinn. Und also die ersten 5 bis 10 Minuten, also 5 Minuten eigentlich, sind ja irgendwie noch normal. Also der Täter Ja. wird abgeführt, dann wehrt er sich ein bisschen und man denkt sich, hä, ja, und auf einmal geht es dann los und ich dachte nur, oh Gott, das ist nicht mehr Detektiv Conan, aber Ja, das war also der Hammer. ich finde auch die physische Kraft des Verdächtigen verblüffend. Ich Ja, verstehe nicht, wie er da, ja, ja. wie der Polizeifahrer, ich denke mal, der muss ja nicht so fahren wie Camel, aber der Ja. kann ja wohl vernünftig fahren und muss nicht gleich, Ja, das habe ich mich auch ja. gefragt, ob ein Mann hinten auf der Genau. Rückbank in der Lage ist, das Auto so aus dem Vor allem Konzept frage ich zu mich auch. bringen. Die beiden fallen runter, diese Klippe, und der macht da oben ja einfach mal Ja, nichts. genau, der schaut ja nur. Das ist ja das, ja. Was soll das denn? Ich würde da ja Oh. sofort den Krankenwagen rufen und Polizei und alles, aber er ist ja die Polizei, aber ja. Und warum man nicht einfach den Flussverlauf verfolgt und die Leute Ja. findet, weiß ich auch nicht. Nee, Also aber. die brauchen ja echt ganz 2 Tage, und die haben die noch immer nicht gefunden. Ja. Also, machen wir es kurz, es war der Hammer, ich gebe 5 von 5 Handschellen. Das Ja, geht sehr diesmal nicht gut. anders. Alles klar. Jetzt ernst? Ja. Okay. Dann bleibt ja nur noch meine Bewertung und ja, genau. Also es gab eben diese 2 Stellen, wo diese körperliche Kraft schon verblüffend war. Die andere war ja das mit dem Gleis. Nee, Quatsch, die Klippe meine ich. Mit dem Mit Gleis, der oh Gott, Klippe, ja. ja. Das mit dem Mit dem und Gleis mit war der auch Klippe, so. hallo, wie Da habe ich mit einer gedacht, Hand, mit einem was? Arm, den da ganz hochzuziehen, einen Menschen von Ja, mindestens ja. 80, 70 Kilo. Also, ja. Ich weiß ja nicht, bei welchen, ob der Miss Universe, Mr. Universe war oder so, aber ja. Alles. Ja, genau, diese, ja. Okay. Und gut, da habe ich schon erwähnt, war das mit Takagi und die Reise, es war ja so eine Art Roadfilm, Roadtrip, also die waren so auf der Reise unterwegs, also ein bisschen anders als eben dieses klassische drei Verdächtige und so. Das ist natürlich, wie er sagt, erfrischend, das ist unterhalten, macht Spaß, fand ich auch so, also daher fand ich das hier ein bisschen besser als Episode 790. Allerdings haben wir eben die ganzen problematischen Sachen gerade erwähnt, die eben, vor allem fand ich an einer Stelle die Reise etwas kitschig. Übertrieben, wo die dann auf dem Feld rennen beim Sonnenuntergang zusammen. das wird ja dann irgendwo auch zu viel. Ich weiß nicht, ob das dann bewusst einfach so lustig gemacht ist. Ja, oder was man sich dabei denkt, wenn man solche Szenen macht. Gut fand ich auch die Wende. Also es kommt dann, weil Conan sagt ja zwischendurch am Anfang so, irgendwas ist daran merkwürdig. Hier stimmt doch was nicht, ne? Weil Conan ist ja diesmal eher der passive Ermittler. Und ja, und dann kommt man plötzlich, dann kommt die Wende, als der Spind aufgeht und diese ganzen Bilder runterfallen. Das fand ich gut. Und ja, die zwei, natürlich die spannenden, intensiven Szenen, wo man nicht weiß, was passiert jetzt, obwohl man doch eigentlich doch weiß, was passiert. Eben die Klippe und das Gleis, ja. Und was ich aber schlecht fand dann am Ende, war diese Szene in der Lagerhalle, wo dann jemand wie wild mit einer Jagdflinte herumschießt auf Personen. Weiß ich schon Also gar nicht mehr. das fand ich übertrieben, und wie der Täter dann wie ein, ja, verrückt, wie ein Stalker da herumschießt, das war unnötig. Also die Szene hätte man echt weglassen Ach sollen. ja, das Ende, das habe ich schon wieder komplett ausgeblendet, weil das irgendwie so Ja. nicht lustig war. Also der vorige Teil, der Hammer, also. Ja. Das war noch, ja, lustig. Aber da ist das hier einfach nur ein Wahnsinniger. Ja, aber am Ende wissen wir, wie es hier ungefähr dann ausgeht. Von mir bekommt die Episode die gute Mitte, 2,5 von 5. Keine 5? Schade. Nein, keine 5. Außer wir führen extra 3. für Filler-Episoden eine. Nein. Weil ich muss die... Nein, das haben wir schon diskutiert. Wir machen keine verschiedenen Skalen. Weil wir müssen ja diese Episode im Bezug auf alle sehen, ne? Ja, und da gibt's 5, ist doch klar. So, wir machen weiter mit den nächsten beiden Episoden, 792, 793, drei erste Entdecker, Teil 1 und Teil 2. Und den Fall wird uns jetzt Bianca vorstellen. Bitteschön. Ja, genau. Und zwar werden viele von euch diesen Fall schon aus dem Manga kennen. Er beginnt damit, dass die FBI-Agenten im Haus der Kudos sitzen, bei Shuichi Akai in Verkleidung als Subaru Okiya. Und der ihnen erzählt, er hätte eine SMS von Kia bekommen, mit Inhalt 3 Buchstaben. R-U-M gleich Rum. Ai erklärt Conan, ja, Rum ist an der Seite des Bosses quasi die Nummer 2, aber sie weiß überhaupt gar nicht, wer das ist, geschweige denn, wie er aussieht, weil es verschiedene Erzählungen über ihn gibt. Es kann ein alter Mann sein, eine Frau mit langen Haaren oder auch ein großer, kräftiger Kerl. Keine Frau mit langen Haaren, ein Mann, der lange Haare hat. Wer weiß. Jedenfalls werden die beiden von den Detective Boys belauscht, können sie aber gerade noch so ablenken und da fällt Ayumi ein Junge auf, den sie schon auf dem Hinweg zum Park gesehen hatte. Der steht einfach seit Ewigkeiten an derselben Stelle und guckt irgendwo hin. Das Ganze wollen sie sich natürlich genauer ansehen und der Junge erklärt ihnen, er wurde von der Bewohnerin des Apartments damit beauftragt, die Wohnung zu bewachen, denn sie würde von 3 Männern besucht werden und wenn der dritte gegangen ist und sie nach einer Weile immer noch nicht rauskam, dann ist sie wahrscheinlich tot. Der Junge steht da jetzt schon eine halbe Stunde, nachdem der dritte Mann gegangen war und traut sich nicht, die Polizei anzurufen. Also entschließen die Detective Boys, sich die Wohnung mal anzugucken, öffnen die Tür, die natürlich wie immer unverschlossen ist in solchen Fällen, und sie finden die Besitzerin des Apartments erhängt in ihrer Wohnung. Conan stellt natürlich fest, ja, ein Selbstmord. Wahrscheinlich nicht, denn es gibt keinen Stuhl, keinen Hocker oder sonst etwas unter ihr. Also wird es wahrscheinlich ein Mord gewesen sein. Sie rufen die Polizei. Ganz viele Leute kommen an den Schauplatz und der kleine Junge, der die Wohnung bewacht hat, entdeckt innerhalb dieses Pulks von Leuten genau die 3 Männer, die zuvor in der Wohnung gewesen sind. Und was sind das natürlich für Männer? Ein großer, kräftig gebauter, ein alter Mann und ein Mann mit langen Haaren. Ist natürlich erstmal verdächtig, aber leider ist es so, dass die 3 doch nichts mit unserer Hauptgeschichte zu tun haben. Was? Gibt's ja gar nicht. So ein Zufall aber auch. Ja. Oh, Spoiler. Wie fandst du denn die Folge? Die Folgen? Ich fand sie sehr interessant, zumal ich ja den Manga jetzt vorher nicht gelesen hatte und das für mich das erste Mal war, auch mit Rum. Also ich bin immer total begeistert davon, wenn die Hauptgeschichte vorangeht. Außerdem fand ich den Fall jetzt gar nicht so schlecht, obwohl ich ihn super leicht aufzuklären fand. Also mir war vieles schon klar gewesen oder hat sich im Laufe der Folge aufgebaut. Deshalb er ist kein Nonplusultra-Superfall, aber ich würde schon behaupten, 4 von 5 Glasaugen hat er sich verdient. Ja, genau. Ich habe die Episoden auch gesehen und ja, finde es auch sehr schön, dass es jetzt mit der Haupthandlung weitergeht und dass sie halt direkt an den letzten Fall sozusagen anknüpfen, nachdem Akai jetzt wieder auferstanden ist, dass halt jetzt ja ein neues Organisationsmitglied auf den Plan tritt, das noch mächtiger sein soll als Jin, also wirklich sehr spannend und dass dann eben, ja, auch wenn sie es jetzt vielleicht nicht waren, allein die Tatsache, dass halt die 3 Leute, von mit denen die Beschreibung vorher da war, dann doch am Tatort aufgetaucht sind, also war schon eine sehr interessante Konstellation und ja, ich würde mich da dir voll in der Bewertung anschließen und vergebe auch 4 von 5 Bankautomaten. Gut, dann sind wir durch mit den 4 letzten Episoden. Dann machen wir noch, oder gebe ich noch einen kurzen Ausblick auf die nächsten 5 Episoden, die im kommenden oder in diesem Monat laufen. Zunächst lief am Zunächst lief am 3. Oktober die Episode 794 Bodyguard Kogoro Mori. Eine sehr spannende Folge, denke ich mal. Kogoro Mori als Bodyguard. Ja, am 10. Oktober wieder ein Filler. 795 Das Geheimnis der verschwundenen jungen Dame. Am 17. Oktober 796 die List der Turteltauben. Auch ein Filler. Dann am 24. Oktober 797 die drittklassige Schlussfolgerung des träumerischen Mädchens. Auch ein einteiliger Filler. Hast und du auch was anderes? Ich hab nichts anderes mehr. Außer am 31. Oktober. Was ist denn das Oktober. Für ein Titel? Was war dann das für ein Titel? Die drittklassige? Schlussfolgerung des träumerischen Mädchens. Kannst du dir nichts darunter vorstellen? Ich bin ja, enttäuscht. Ja, diese Titel sind herrlich. ja, und am 31. Oktober, das letzte Wochenende im Oktober, die Episode 18, Eine Nacht im Kaufhaus, wird wiederholt und remastered. Dürfte euch auch noch bekannt sein, wo die Detective Boys da im Kaufhaus sind. Mhm. SOS. Genau. Ja. Ist doch auch eine Füllerfolge, ja, oder? Ja, auch eine Füllerfolge. Ja. Also Füllerfolgen in der Reihe. Remasterte Füllerfolgen. Neuer Rekord vielleicht. Nein. Hat uns der Bodyguard Kogoro nicht geschützt. Nein, leider nicht. Also wir dürfen gespannt sein, was da passiert in den Folgen. Ihr werdet es hören im nächsten News-Podcast. Gut, dann starten wir durch mit dem Manga in Japan. Da haben wir wieder einen neuen Fall serviert genau. bekommen. Einer wurde ja beendet mit 930, ne? Genau, das war der letzte Ramen-Fall. Jetzt geht's weiter mit der Zombie-Klinge oder wie auch immer man das nennen mag. Ja, also zunächst einmal beginnt der Fall damit, dass Conan, Ran und Kogoro in der Detektei sitzen, ganz typisch, schauen dort eben einen Film an, in dem natürlich Yoko Okino mitspielt. Ja. Dann erwägt Kogoro, den Drehort zu besuchen, weil natürlich Yoko Okino dort mitspielt und er da Fotos davon machen will und was auch immer. Was war es für ein Film? Ein Zombie-Horror-Action-Film, Mystery, alles. Sehr gruselig auf jeden Fall, würde ich mir nicht anschauen wollen. Ja, auf jeden Fall sind sie dann am Drehort angekommen, die drei, und treffen dann dort, oh Wunder, auf, treffen sie schon auf Heiji und Kasua oder erst auf das Drehteam? Ich glaube, erst auf Heiji und Kasua, ne? Und dann ja, kommt später... Ja, erst auf die beiden. Und dann kommen die Filmleute. Genau, da kommen die Leute vom Filmset dazu, weil die dort noch eine Vorschau für einen Nachfolger des Films drehen wollen oder so irgend sowas. Die wollen irgendwas drehen da. Ja, den neuen Film davon oder den Nachfolger davon. Ja, und aber leider Yoko Okino nicht mit dabei, sondern eine Ersatzschauspielerin. Yoko Okino muss ja noch in ihrer Beziehung mit dem Fußballer da bisschen aktiv werden, wie auch immer der noch hieß. Igo, jetzt kriegst du böse Blicke von Ei, weil du das nicht mehr weißt. Einmal, weil du es erwähnt hast und weil du seinen Namen nicht weißt. Jedenfalls wird der Fall dann noch recht lustig. Kogoro isst einen giftigen Pilz und ist dann ganz krank und muss ins Bett und ja. Jedenfalls stirbt dann natürlich eine Person in einem Apartment, das sie dann auftreffen, beziehungsweise das ist ja der Drehort. Und jetzt geht's um die Frage, wie wurde dieser Mord begangen. Man kann anhand der Personen, die auftauchen, das sind glaube ich so 6 Personen, schon ablesen, es ist kein typischer Fall mit 3 Verdächtigen, sondern ein längerer Fall, mit Heiji natürlich auch. Und dann später gibt's auch noch im 3. Kapitel, meine ich dazu, auch noch einen 2. Mord, der begangen wurde, oder eine 2. Leiche wird gefunden. Ja, das ist die Frage, ob es wirklich 2 Leichen gibt. Und zwischendrin, Kogoro liegt ja krank im Bett mit seiner Pilzvergiftung, die nicht tödlich ist, zum Glück, und fantasiert dann von irgendwelchen Zombies, die um das Gebäude herumstehen sollen. Conan und Heiji tun das natürlich erstmal als Fantasie durch Vater Morgana, Pilz hätte ich fast gesagt. Genuss an. Aber als sie dann mal rausgucken, um zu sagen, ja, hier ist ja wirklich nichts, dann sehen sie dort wirklich Zombies, die vor dem Gebäude stehen. Oder das sieht so aus, als wären das Zombies. Wie das dann ausgeht, wo diese Zombies herkommen, das erfahren wir dann in den letzten Kapiteln, die dann hoffentlich bald kommen. Der Fall ist nämlich noch nicht abgeschlossen. Und wir werden im nächsten News-Podcast darüber berichten. Aber vorab kann ich sagen, mir gefällt der Fall sehr gut. Endlich mal wieder ein Heiji-Fall, endlich mal wieder ein längerer Fall. Es gab in letzter Zeit viele Kapitel oder viele Fälle, die nur 3 Kapitel beinhalteten. Jetzt endlich mal wieder, ich schätze mal 6 Kapitel oder 5 auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut und grandios. Super, klasse, einwandfrei. Ich gehe zu, ich sag mal, 4 bis 5 Heiji-Kappen. Also irgendwo in die Richtung wird's gehen, denke ich mal. Wie seht ihr das? Ja, sehe ich auch so. Also der Film, das Kapitel fing ja schon mal recht interessant an mit einem Zombie-Film, was ich so gar nicht erwartet habe. So bei Conan, irgendwie so ein Zombie-Film ist ja ein bisschen... Boah, man weiß ja nie, ne? Ne? War schon so ein bisschen, okay, wir hatten auch schon Geisterbahnfälle und sowas und Vampirfälle, naja. Auf jeden Fall dann interessant, diesen Drehort zu besuchen, und dann war auch ich voll überrascht, dass Heiji und Kazuha jetzt auftauchen, wo ich dachte, was machen die beiden denn jetzt hier? Und ja, dann diese Zombie-Attacke nach. Und da, wo man dann wirklich denkt, Alter, jetzt sind da wirklich Zombies, was wird aus Detektiv Conan? Und was auch irgendwie nicht abreißt, trotz mancher Aufklärung. Also bin ich sehr gespannt, ja, was sich aus diesen Kapitel noch entwickelt. Und ja, hat auf jeden Fall, ja, eigentlich ist alles mit dabei. Und unser außer Gefecht gesetzte Kogoror sorgt leider mit seinem Leiden auch schon wieder für ein paar lustige Bilder. Und ja, bin ich sehr gespannt, was daraus noch so wird. Freue mich auf jeden Fall auch schon auf die deutsche Übersetzung, die dann bald kommen wird, hoffe ich mal. Von Josef Scharnel und Matthias Wissnet, ja. Ja, bitte EMA, hört euch das hier an. Und ja, denke mal, dass sich da nicht mehr groß viel ändern wird. Und ich denke mal, ich kann schon mal mindestens 4 von 5 Leichen vergeben. Mal schauen, ob sich da noch was entwickelt in die höhere Richtung. 4 Leichen, ja. Die 5 will ich nicht sehen, ja. Es sind doch genug da. Ja, dann bleibt nur noch einer als Verdächtiger übrig, dann ist der Fall ja geklärt. Ja, da der Zombie-Mob ist ja angekommen. Ne? Stimmt. Naja, man muss ja auch immer die Untoten dazu zählen, ne? Ah, ja, okay, da habe ich ja, nicht gedacht. Ja, sind ja auch alles Leichen. Ja. Da sind wir auch schon durch für diesen News-Podcast, haben ja viele Kapitel, Episoden besprochen und viele andere News. Jetzt kommen endlich die Verweise. Ich verweise erlöse uns, Philipp. Unser Wiki, conanwiki.org. Unser Forum, conanforum.org. Unsere Newsseite, conannews.org. Wenn ihr uns bei Facebook liken wollt, tut das bitte gerne, danke. Unter facebook.com/conannews. Auf Twitter könnt ihr uns kostenlos folgen. twitter.com/conannews. Ein Instagram-Account haben wir. Wenn ihr Instagram habt, könnt ihr uns dort auch folgen und liken und kommentieren. Gerne alles tun. Instagram.com/conannews. Was haben wir noch? youtube.com/conannews. Da kriegt ihr immer aktuelle Videos zu den ganzen Podcasts hier. Auf iTunes sind wir zu finden als Conancast. Dort gerne kostenlos abonnieren, kommentieren, bewerten. Nur Snapchat. Snapchat haben wir auch. Conannews. Gerne folgen oder was man da tut. Wozu braucht man denn das? Ich weiß es nicht, wir haben es trotzdem. Wir haben alles. Wir haben auch einen Amazon-Shop, wo ihr gerne die neuesten Bände unbedingt, und Filme bestellen könnt. Genau. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bleibt sicher. Tschüss. Irgendwann könnt ihr die Verweise dann nur noch auf YouTube in der Videobeschreibung oder auf iTunes in der Podcast-Beschreibung nachlesen, weil dann wäre der Podcast zu lang.